1. Wenn jemand ein Heilsopfer darbringen möchte und dafür ein Reinwald, muss es ein makelloses männliches oder weibliches Tier sein, das er vor Jahwe führt. 2. Anschließend soll er seine Hand auf den Kopf des Opfertiers legen und es am Eingang des Offenbarungszeltes schlachten, die Priester, Aaron's Sohn, müssen dann das Blut ringsum an den Altar sprengen. 3. Danach soll er von diesem Heilsopfer ein Feueropfer für Jahwe darbringen, whilst das Fett umfasst, das die Eingeweide bedeckt, so i das gesamte Fett in den Eingeweiden. 4. Dazu gehören auch die beiden Nieren mit dem Darren Haftenden Fetten den Lenden und das Lebenetz, dies Tail soll zusammen mit den Nieren entfernen. 5. Dyson Aaron sollen dies Tail auf dem Alter verbrennen, über dem bereitsliegenden Brandopfer auf dem Holzfeuer, so dass es als ein Jahwe Waldfolges Feueropfer mit angenehmem Geruch aufsteigen. 6. Wenn sein Opfergabe für ein Heilsopfer in Jahwe Jedoke USDEM Kleinvieh stammt, muss es ein makelloses männliches oder weibliches Tier sein, das er darbringt. 7. Möchte ein Lamm als Opfergabe darbringen, so soll er es vor Jahwe bringen. 8. Soll sein Hand auf den Kopf des Opfertiers legen und es anschließend vor dem Offenbarungszelt schlachten, die Son Aarons müssen dann das Blut ringsum an den Altar sprengen. 9. Danach soll er von diesem Heilsopfer ein Feueropfer für Jahwe darbringen, bestehend aus dessen Fett, den gesamten Fettschwanz, den er nahem Schwanzbein abtrennen soll, so i das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und das gesamte Fett in den Eingeweiden. 10. Ebenso gehoren dazu die beiden Nieren mit dem Darren Haftenden Fetten den Lenden und das Lebenetz, dies Tail soll zusammen mit den Nieren entfernen. 11. Der Priester soll dies Tail auf dem Altar verbrennen, so dass es als Feueropferspeise für Jahwe aufsteigen. 12. Bestet sein Opfer Jedoch aus einer Siege, so soll er dies vor Jahwe bringen. 13. Soll sein Hand auf den Kopf des Tiers legen und es anschließend vor dem Offenbarungszelt schlachten, die Son Aarons müssen dann das Blut ringsum an den Altar sprengen. 14. Danach soll er devon sein Opfergabe als Feueropfer für Jahwe darbringen, namlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt, so i das gesamte Fett in den Eingeweiden. 15. Dazu gehoren die beiden Nieren mit dem Darren Haftenden Fetten den Lenden und das Lebenetz, dies Tail soll zusammen mit den Nieren entfernen. 16. Der Priester soll dies Tail auf dem Altar verbrennen, so dass es als ein Jahwe Waldfolges Feueropfer mit angenehmem Geruch aufsteigen. Es ist wichtig zu beachten, das als Fett Jahwe gehort. 17. Dies ist ein dauerhafter Vorschrift, die von Generation zu Generation an allen Juren Wernorten befolgen sollt, es ist duke unter keinen Umständen erlaubt, Fett oder Blut zu essen.